Er hat genau gewusst, was ich tun muss. Meine Pflicht. Die kannte er doch. Zurückzudrehen ist da jetzt nichts mehr.